In der Linken rumort es zurzeit. Da überlegen einige, ob durch die Kuras-Enthüllung die Geschichte der Linken in Westdeutschland umgeschrieben werden muss. Und außerdem wird auch noch kübelweise Jauche über sie gegossen von ehemaligen Linken, die ihre konservative Seele entdeckt haben. Wie jüngst in seinem Buch der Journalist Jan Fleischhauer, der sich angeblich mühsam von seiner linken Sozialisation durchs Elternhaus befreit hat. Endlich mal loslassen, ruft der heute erscheinende Freitag ihm zu. Und ich begrüße den Leiter Kultur vom Freitag. Guten Morgen, Michael Angele. Guten Morgen. Schon in der Unterzeile macht der Autor Magnus Klaue deutlich, was er von den sich angeblich besinnenden 68er-Kindern, wie Jan Fleischhauer auch eins ist, hält. Wenn 68er-Kinder erwachsen werden, nimmt ihr Papierausstoß zu und das Reflexionsvermögen ab, schreibt er. Kann man da tatsächlich gleich eine ganze Generation verhaften? Das kann man nur indirekt, weil das große Problem, das erwähnt Klaue ja auch, ist, dass diese Generation, die da reklamiert wird von Autoren wie Fleischhauer und anderen, gar keine mehr ist. Vieles, was jetzt dann an Absatzbewegung entsteht, entsteht eben daraus, dass es gar keine Generation mehr ist, sondern nur noch sozusagen Zerfallsprozesse eines solchen. Wann hat dieser Zerfall begonnen? Mit dem, weiß ich nicht, mit dem Verblassen der prägenden Erfahrung der 68er-Bewegung. Denn jetzt melden sich ja die Kinder und zum Teil schon die Kindeskinder der 68er. Und die können sich eben nicht wie die Eltern auf ganz zentrale, jetzt auch wieder oft diskutierte Erfahrungen stützen. Wenn man die Beispiele Fleischhauers liest, mit denen er linke Verbohrtheit geißelt, dann hat man ja eh den Eindruck, dass es ein Buch aus tiefster Vergangenheit ist, was eigentlich heute nicht mehr so richtig viel zu sagen hat. Aber mal davon abgesehen, die Frage, was ist heutzutage eigentlich links, die hat doch eine Berechtigung. Ja, natürlich. Und da ist unser Blatt natürlich auch, wie soll ich sagen, besonders prädestiniert, diese Frage auch zu stellen, denn wir verstehen uns im weitesten Sinne natürlich immer noch als links. Aber die Pointe des Autors Klaue, und deswegen ist der Artikel ja, glaube ich, auch gut, besteht eben darin, dass er sagt, dass es eine Linke gibt, die er immer in Anführungszeichen setzt und die eben auch Autoren wie Fleischhauer umfasst, die auch in der Absatzbewegung noch sozusagen links bleiben, aber eben pseudo-links. Er bezeichnet das so als Kulturlinke in seiner Polemik. Das heißt, auch die Polemik gegen das Nicht-Apfelsinen essen dürfen ist gleichsam immer noch sozusagen links. In diesem, wie soll ich sagen, in diesem, wie er das nennt, flotten, flockigen Sound. Nicht? Fleischhauer, ja, genau. Aber welche Antwort würde denn Magnus Klaue oder würden Sie denn geben? Was ist denn links? Lesen Sie unsere Zeitung. Nee, ich würde sagen, die Antwort kann man nicht geben. Man kann nur immer wieder darüber nachdenken, was links sein könnte. Und das macht der Autor auch. Der Autor selbst, Klaue, sagt ja nicht, links ist dieses, sondern er sagt, dass diese Absatzbewegung von einem Herrn Fleischhauer eben sozusagen immer noch in einem bestimmten Gestus, entschuldigen Sie das Wort, pseudolinks ist. In diesem, wie soll ich sagen, in diesem lässigen, was er meint, Jargon der ja, wie soll ich sagen, das, also man kann sozusagen mit demselben Jargon 68er oder Nachfahre der 68er sein, wie sich davon absetzen. Das ist eigentlich die Pointe. Mhm. Aber er meint auch zum Beispiel ältere Herrschaften wie Hans-Magnus Enzensberger, er meint Günter Grass, die sich auch alle von Linken zu Konservativen gewandelt haben. Also auch da ist links nicht mehr zu verorten. Ja, genau. Ich habe mich natürlich auch, also als ich das gelesen habe, was Herr Fleischhauer geschrieben hat, habe ich mir auch gedacht, sind wir zurückgebombt in die 80er Jahre? Weil natürlich in der Tat in den 80er Jahren gab es auch schon so eine Absatzbewegung, allerdings aus ganz anderen Motivationen, denn die Autoren, die Sie jetzt genannt haben, also Enzensberger, Martin Walser, die mussten sich ja nicht von 68er-Eltern absetzen, sondern die mussten sich allenfalls von der eigenen 68er-Biografie in irgendeiner Weise lösen, mit, sei es, dass man dann die